Hallo, mein Name ist Helena Bukvova und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um kurz über meine Forschungsinteressen zu reden. Ich habe von 2001 bis 2006 an der TU Dresden Wirtschaftsinformatik studiert. Im März 2006 habe ich mein Diplom bekommen und weil ich geplant habe, die wissenschaftliche Karriere zu verfolgen, habe ich sofort nach meinem Diplom angefangen, am Lehrstuhl für Informationsmanagement als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten. Am Anfang habe ich Projekte organisiert und betreut. Dann bin ich gewechselt auf eine Haushaltsstelle. Das bedeutet, dass ich für Lehre und Forschung verantwortlich bin. Und nebenbei versuche ich natürlich, meine Doktorarbeit zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Kurz zu den Forschungsfeldern, die ich über meine wissenschaftliche Karriere kennengelernt habe. Ich habe angefangen im Bereich E-Government. Dort bin ich eingestiegen in einem Projekt mit der Stadt Dresden. Wir haben Informationsmanagement für E-Government gemacht, ganz kurz. Habe ich überraschend fließenden Übergang von E-Government zu E-Learning geschafft, und zwar über ein weiteres Projekt zum Thema E-Learning im E-Government, also E-Learning für und in der Behörde. Dann in weiterem Projekt habe ich mich stärker mit der Entwicklung von Online-Kursen befasst. Das war ein internationales Projekt Leonardo da Vinci. Schon vom Anfang an habe ich mich aber hauptsächlich für das kollaborative Lernen interessiert, also virtuelles kollaboratives Lernen, Lernen in Teams mithilfe von Kommunikationstechnologien. In meiner Doktorarbeit befasse ich mich noch mit einem leicht anderen Thema, und zwar mache ich einen Schritt seitwärts vom kollaborativen Lernen und befasse mich mit der kollaborativen Wissensarbeit. Das Thema meiner Doktorarbeit ist ganz konkret: computergestützte Kooperation an Hochschulen, Unterstützung kollaborativer Wissensarbeit. Was bedeutet das ganz konkret? Hochschulen kooperieren natürlich mit verschiedenen Partnern. Es ist so, dass Hochschulen durchaus Zentren der Innovation sind, weil hier für Forschung gemacht wird. Sie sind auch Zentren der Bildung, weil hier eine Lehre auf einem hohen Niveau betrieben wird. Deshalb ist es im Interesse von verschiedenen Partnern, mit Hochschulen zu arbeiten, und andererseits profitieren natürlich auch Hochschulen davon, dass sie mit anderen Partnern kooperieren. Diese Partner können verschieden sein, es können Unternehmen sein, die an Projekten zusammenarbeiten oder auch die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter über die Hochschulen regeln. Es können Forschungsinstitute sein, es können auch andere Hochschulen sein, es können auch private Träger sein, wie zum Beispiel eine Stadt und so weiter. Im Rahmen solcher Projekte, das sind meistens sehr wissensintensive Projekte, entstehen Projektteams, die aus verschiedenen Organisationen kommen. Also die kommen teilweise aus der Hochschule selbst, teilweise dann eben aus dem Unternehmen oder aus mehreren Unternehmen oder aus anderen Hochschulen. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Wie kann man diese Teams optimal unterstützen mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien? Diese Frage möchte ich mit meiner Doktorarbeit beantworten. Was sind da also Felder, die sich hier anschließen? Zum einen ist es das Feld der Kooperation an selbst. Hier gibt es vieles zu dem Thema Unternehmenskooperation, strategische Kooperation, Projektkooperation und so weiter. Ein zentrales Thema ist natürlich die Kommunikation, weil wissensintensive Arbeit immer Kommunikation erfordert. Das bedeutet, dass hier auch das Feld Unternehmenskommunikation, sowohl intern, aber vor allem die externe Kommunikation, anstoße. Ich plane im Rahmen von meiner Doktorarbeit eine größere empirische Studie, und ich interessiere mich aber natürlich auch für theoretische Themen. Was mich besonders interessiert, ist zum Beispiel der Einsatz von Web 2.0 Anwendungen, ganz konkret zum Beispiel die Wikis, aber auch Blogs in kollaborativer Wissensarbeit. Das war es von mir. Vielen Dank.